Willkommen zurück zu den kurzen Interviews zu kurzen Filmen. Bei mir am Mikro ist jetzt Kerstin Welter, die mit ihrem Animationsfilm zu den Bärtierchen in der Hansa 48 für viele "Och, ist das niedlich!" Ausrufe gesorgt hat. In dem Kurzfilm geht es um die erwähnten Bärtierchen und ihre schier unendliche Robustheit gegenüber Kälte und Wärme, während dem scheinbar forschenden Alien so langsam aber sicher das gesamte Labor kaputt geht. Ist natürlich die Frage, wie kommt man auf die Idee, aus der Sicht eines Aliens Bärtierchen vorzustellen? Es ist ja nicht direkt aus der Sicht eines Aliens. Der Wissenschaftler ist schon so gedacht, dass er einer von der Erde ist. Und es ging mir vor allem darum, eben zu zeigen, was die Tierchen alles so können. Und da bietet es sich an, eben zu zeigen, dass man verschiedene Experimente an denen durchführt, um zu zeigen, was die alles aushalten können. Und ich fand es einfach ganz nett, das Labor dann sozusagen ins Weltall zu verfrachten, weil da halt einfach niemand anderem etwas passieren kann. Jetzt mal die ganz naheliegende Frage. Was ist ein Bärtierchen? Ein Bärtierchen ist unglaublich niedlich. Das ist ein mikroskopisch kleines Tierchen, das im Wasser lebt und 8 kleine Beinchen hat und einen Rüssel und sehr niedlich ist. Ja. Und das Tierchen habe ich mir nicht ausgedacht, die gibt's wirklich. Gut, dass es sie gibt, das war uns ja bereits bekannt. Aber was charakterisiert denn so ein Bärtierchen? Dass die zum Beispiel austrocknen können, wenn gerade kein Wasser da ist, in dem sie leben. Und dann überleben die quasi alles. Also man kann die einfrieren, man kann die super heißen Temperaturen aussetzen. Man hat die Bärtierchen auch schon tatsächlich ins All geschickt, ins Vakuum. Das Projekt hieß TARDIS, für alle Nerds hier. Und dann hat man die wieder eingesammelt und die haben eben komplett schutzlos das Vakuum überlebt und denen geht's danach gut. Und woher kommt die Faszination für das Tierchen? Es ist ja nun nicht das typische Biologie-Unterrichtstier, das man im Unterricht kennengelernt hat. Ja, schade eigentlich. Sollte es meiner Meinung nach sein, weil man die halt auch mikroskopieren kann und halt auch im Moos, wenn es feucht ist, findet. Ja, die Faszination, das habe ich doch eben schon fast erklärt, wo die herkommt. Einfach, weil die so cool sind und so vieles können. Und wie hast du den kleinen gezeichneten Tierchen dann das Leben eingehaucht? Also, wie hast du sie animiert? Klassischer Zeichentrick eigentlich. Also wirklich Bild für Bild gezeichnet, bloß eben digital am Rechner. Also alles handgezeichnet? Alles handgezeichnet auf meinem Grafiktablett. Wenn du also alles von Hand zeichnest, wie lang war dann die gesamte Produktionszeit? Circa 3 Monate. Also nachdem eben so die Geschichte rund war und ich wusste, was ich erzählen will und meinen Sprecher auch schon aufgenommen hatte, hat es nochmal 3 Monate gedauert, das runterzuzeichnen. Also wenn alles schon fertig gemalt war, musste es ja nicht nochmal gerendert werden, wie zum Beispiel bei 3D-Animationen, oder? Jein, die sind dann fertig in dem Zeichentrickprogramm, aber man rendert das dann ja trotzdem nochmal raus. Aber das dauert nicht so ewig, wie man das von 3D kennt. Und was wäre das nächste Projekt? Das ist ganz konkret Peter Ahlers Mad Eagle Prinz. Gibt es da schon irgendwie was man sagen kann? Das wird ein recht experimentelles Projekt mit Sex und Mad. Dann wollen wir mal davon nicht zu viel verraten. Wir danken auf jeden Fall für das Interview und wünschen dann auch viel Spaß mit dem Eagle und dem Mad.